Schwarzes Brot von Petefi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Schwarzes Brot von Petefi. Was grämst du dich denn, liebes Mütterlein, dass euer Brot so schwarz? Nun denn, kann sein, dass euer Sohn von weißem Brote lebt, wenn er nicht bei euch ist, doch gebt nur, gebt. Gebt, Mutter, es hat keine Not, so schwarz auch immer euer Brot, daheim schmeckt es doch tausendmal so gut, als es das Weiße in der Fremde tut. Ende von Schwarzes Brot von Petefi.